22. Abschnitt aus der Geschichte von Atlantis. Die mittelamerikanischen Sagen und die der alten Kulturvölker des Mittelmeeres, ferner Homer, Edda und die atlantische Chronik in der Bibel, die Offenbarung Johannes, erzählen übereinstimmend, dass Atlantis von schrecklichen Naturereignissen heimgesucht wurde, die zum Teil an die ägyptischen Plagen erinnern. Um die ganze Erde zieht sich zwischen den beiden Wendekreisen ein breiter Gürtel vulkanischer Gegenden, die fortwährend von schweren Erdbeben bedroht sind. Erst in letzter Zeit berichtet der Telegraph wieder von der Zerstörung ganzer Landstrecken, Städte, Berge und Gegenden jener Zone. Es ist noch nicht lange her, dass die Insel Krakatau im stillen Ozean mit 85.000 Menschen in die Tiefe fuhr. Das Erdbeben in Japan ist noch in frischer Erinnerung. Die Tiefseeforschung stellte vor etlichen Jahrzehnten fest, dass sich anstelle des ehemaligen Atlantis ein weit ausgedehnter Höhenzug im Atlantischen Ozean befindet, der innerhalb eines messbaren geologischen Zeitabschnitts der Schauplatz riesiger vulkanischer Störungen gewesen sei. Die Überreste von Atlantis, die Azoren und Kanarischen Inseln, zeigen heute noch eine lebhafte vulkanische Tätigkeit. Es ist deshalb glaublich, was uns jene alten Sagen und Überlieferungen von den vielen Heimsuchungen Atlantis durch Erdbeben künden. Gellend heult Garm vor Gnipahelir. Er reißt die Fessel, es rennt der Wolf. So schildert die Edda in der Seherin Gesicht das Erdbeben. Garm sind die Krater, die bei Ausbrüchen aufheulen. Der Wolf ist die Lava, die sich von der Fessel der Kraterwände losreißt und die Länder verschlingt. Die Offenbarung Johannes berichtet uns an verschiedenen Stellen von großen Erdbeben auf Atlantis. Nach der Offenbarung Johannes 11,13 zerstörte ein großes Erdbeben den 10. Teil des atlantischen Babylon und tötete 7000 Menschen. Ferner berichtet die Offenbarung Johannes 6,12 und 16,18 von gewaltigen Erdbeben. Bei dem letztgenannten Erdbeben, dem größten, seit die Menschen auf Erden gewesen sind, wurde die große Stadt in drei Teile gerissen und die Städte der Heiden, das ist der Niederrassigen und Mischlinge, in den vulkanischen Gebirgen zerstört. Die Offenbarung Johannes 8 schildert einen der zahlreichen Vulkanausbrüche folgendermaßen. Lava fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Der dritte Teil desselben wurde Blut, der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb und ein Drittel der in der Nähe befindlichen Schiffe ging zugrunde. In der Offenbarung Johannes 16 werden diese Naturereignisse so dargestellt, als wenn Engel die Plagen aus ihren Schalen gegossen hätten. Das erinnert an die griechische Sage von der Büchse der Pandora. Aus jener kam eine Menge von Übel und Leiden über die arme Menschheit hervor, um diese zu bessern. Der Tropengürtel zu beiden Seiten des Äquators war aber nicht nur von häufigen Erdbeben heimgesucht, er ist auch der Tummelplatz verheerender Stürme, der alles verwüstenden Taifune und Zyklone. In der Sahara sind diese Wirbelstürme als schreckliche Samum bekannt. Durch diese Wirbelstürme werden oft Städte und Dörfer zerstört, große Wälder niedergebrochen, ganze Gegenden verwüstet, Hügel gebildet und abgetragen. Die furchtbare Gewalt des Windes mag Atlantis oft genug erfahren haben. Die Winde sollten durch die Flügel der Engel versinnbildlicht werden. Den vier Hauptwindrichtungen entsprechend standen vier Engel oder Cherubime hinter dem Stuhle Gottes. Sie sollten nach der Johannes-Offenbarung 7,1 verhindern, dass fernerhin Winde über das Meer, über die Erde, noch über einen Baum fuhren. Freilich wird diese schöne Einrichtung nicht viel geholfen haben, doch der Glaube macht selig. Eine Erinnerung an die Windgefahr sollte auch die Pylonen bedeuten, das ist die Flügel, die am Eingang von ägyptischen, assyrischen und mittelamerikanischen Tempeln zu sehen sind. Die Offenbarung Johannes 16,8-9 berichtet, wie ein vierter Engel eine Schale in die Sonne ausgoss und den Menschen durch Feuer heiß machte. Dadurch entstand eine große Hitze, sodass Leute fast wahnsinnig wurden und den Namen Gottes lästerten. Das Wasser des großen Stromes auf dem Ida-Felde und sein Bewässerungssystem vertrocknete vermutlich. Solche Dürre herrscht öfters in dem gesegneten Indien. Die Folgen sind dieselben wie in Atlantis: Hungersnot und Pest, von welcher letzterer die Johannes-Offenbarung 11 berichtet. Es entstanden Drüsen, das ist schmerzhafte Pestbeulen an den Menschen. Von der Pest wurden aber wie immer mehr die Niederrassigen ergriffen, wegen ihrer hygienisch ungünstigen Lebensumstände und ihres durch Rassenmischung verdorbenen Blutes. Darauf deutet die Johannes-Offenbarung 16,10 hin, wonach ein fünfter Engel die Pestplage auf den Stuhl des Tieres, das ist auf die Tiermenschen, Mischlinge und Niederrassigen, ausgoss. Die Hungersnot und die ihr folgende Teuerung schildert die Offenbarung Johannes 6,6. Sie ist das schwarze Pferd in Kapitel 6,5. Diesem folgte ein fahles Pferd. Der Hungersnot folgte der Tod durch Hunger, gegenseitiges Morden und durch allerlei überhandnehmende böse Tiere. Der vierte Teil der Menschen auf Atlantis kam nach Kapitel 6,8 hierdurch um. Von den verschiedenen Plagen auf Atlantis spricht auch Hesekiel 5 und 14, 21. Die Herrschaft der arischen Rasse und ihrer Asen wird durch ein weißes Pferd versinnbildlicht. Der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone und zog nach der Johannes-Offenbarung 6, 2 sieghaft aus. Unter der Herrschaft der gekrönten Asen, ihrer weisen Rechtsprechung und guten gesetzlichen Einrichtung lebte das Volk glücklich und zufrieden. Da die atlantischen Arier unter einer ihr an Zahl vielfach überlegenen farbigen, roten, gelben und schwarzen Bevölkerung lebte, so war Rassenmischung mit all ihren üblichen Begleiterscheinungen in gesundheitlicher und hygienischer Beziehung unvermeidlich. Mischlinge, begabt mit einem Teil asischen Geistes und asischer Energie, mit dem Schandmal der Rassenmischung versehen und wie immer mit naturgesetzlicher Notwendigkeit erfüllt von abgrundtiefem Hass gegen die hochstehenden Aias, warfen sich wie noch überall zu Führern des Niederrassentums auf. Die Bibel nennt sie falsche Propheten, Untiere und Drachen von großer Macht.